Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zur Freitagnacht-Ausgabe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111. Erster Anrufer heute Nacht ist Jörg und Jörg ist 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Jörg, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe heute erfahren, dass meine Freundin eine Nymphomanin ist und wir fahren morgen in Urlaub. Klingt ja ein bisschen bizarr. Ich habe heute erfahren, dass meine Freundin eine Nymphomanin ist und wir fahren morgen in Urlaub. Ja, ich muss vielleicht ein klein bisschen ausholen. Lass mich erst ein paar Fragen stellen. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre schon. Mhm. Wie hast du das denn heute erfahren, dass sie eine Nymphomanin ist? Ja, gut, erfahren habe ich nicht. Ich habe im Prinzip ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und habe dort ein paar Seiten gefunden, was für Eigenschaften diese Menschen haben und habe das sie halt heute Abend auch gefragt und sie hat halt im Prinzip fast alle Eigenschaften auch bejaht. Ah, wie kamst du überhaupt drauf, diesbezüglich zu recherchieren? Es ist so, ich weiß halt, dass sie in Bezug auf Sex sehr frivol ist. Sie liebt Sex in der Öffentlichkeit und spricht auch sehr offen darüber. Und ja, manchmal sagt sie auch dann zu mir, dass ich gehemmt bin und so weiter. Und da hast du schon gedacht, da stimmt was nicht. Ich gehe mal ins Internet und mache mich schlau. Ja, sozusagen. Ich wusste schon, ich meine, Sex, das ist für sie ein ganz, ganz, ganz wichtiger Stellenwert in einer Beziehung. Also das steht noch über vielen anderen Dingen. So B, Frage B zu diesem Themenkomplex. Was stand denn da jetzt an besonderen Eigenschaften? Was zeichnet eine Nymphomanin aus, woraus du dann geschlossen hast, ja, meine Freundin ist genauso eine solche? Ja, das sind also Minderwertigkeitsgefühle, gestörte emotionale Bindungen und auch eine zwanghafte Suche nach Nähe. Sie kann zum Beispiel nicht lange alleine sein. Wenn sie 2-3 Tage alleine ist, dann ruft sie an und jammert ganz. Wenn sie eine Woche keinen Sex hat, wird sie ganz aggressiv. Sie hat zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, hat sie alle alten Männerbeziehungen oder was heißt Männerbeziehungen, Bekanntschaften hat sie nicht eingestellt. Wie, das heißt, die hat, während ihr schon zusammen wart mit den anderen, mit den Ex-Lovern noch Sex das gehabt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass halt hier und da halt ein SMS kam, dass sie mal in einem Trinken waren oder es bestand halt Kontakt. Ob halt definitiv auch Sexkontakt war, das kann ich nicht beurteilen. So weit war ich mit ihr jetzt noch nicht. Ja. Also bist du denn sicher? Das heißt, du bist dir gar nicht sicher, ob du in den ganzen 2 Jahren der einzige Mann für sie warst? Ja. Bist dir nicht sicher? Bin ich mir nicht sicher. Sie hat mir halt, nachdem ich halt gestern Nacht um 5 Uhr habe ich das halt im Prinzip erfahren, dass sie mich bei einer langen Reise, ich war 3 Monate im Ausland, dass sie mich dort halt betrogen hat. Und ach so, das ist dann doch klar. Ja, das gut, ich musste zwar sehr nachbohren und ich wusste etwas schon im Hintergrund, dass da was ist, weil ich habe, wie das halt so ist, wenn man was fühlt, dann bohrt man ja nach und dann schaut man ja nach. Und ich habe in ihrem Eintrag, in ihrem Filofax oder Terminplaner, habe ich halt einen Eintrag gefunden, der einzige Weg, eine Verführung loszuwerden, ist ihr nachzugeben. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Und da war dir klar, da stimmt was. Ja gut, dann war daneben auch noch ein Termin gewesen, 22.30 Uhr und dann ein bestimmter Name, ein Herrenname. Und um 22.30 Uhr geht man nicht mehr essen. Verstehe, also kamst du auf die Spur. Jetzt hast du ihr das so gesagt, sie damit konfrontiert, mit deiner Erkenntnis oder deiner Einsicht auch. Was sagt sie? Sie sagt, ja, dass sie das auch so fühlt, dass sie ein bisschen nymphomanisch veranlagt wäre. Ich habe ihr auch gesagt, dass sowas ganz dringend behandelt werden müsste, also dass sie damit auch nicht alleine zurechtkommt. Und sie ist auch in psychologischer Behandlung. Deswegen? Nein, nicht deswegen. Mhm. Sie ist in psychologischer Behandlung, weil sie halt ein paar Dinge in unserer Beziehung gemacht hat, die sie halt bereut und wo sie halt auch nicht mit zurechtkommt. Mhm. Beispielsweise? Beispielsweise, sie hat ihr Kind weggegeben. Mhm. Mhm. Aber jetzt nicht weggegeben in dem Sinne zur Adoption oder so, sondern halt nur zu ihren Eltern gegeben. Mhm. Gut, das ist jetzt noch eine ganz andere Themenlage, ganz anderer Themenbereich. Also das war ja im Prinzip eine Ohnmacht. Sie hat, sie wollte unbedingt, dass wir zusammenziehen in eine Wohnung, aber das war mitten in meinem Diplom, meines Studiums, wo ich sagte, lass bitte mich erst das Diplom machen und dann treffen wir diese Entscheidung. Dann hat sich voreilig die Wohnung gekündigt und da gibt es halt auch mehrere Dinge. Sie ist halt sehr ungeduldig. Lass uns zum Thema Nymphomanin zurückkommen. Ja. Du hast die ernsten Hintergründe gerade schon geschildert, die du im Internet gelesen hast, die dort beschrieben sind. Erzähl doch noch vielleicht ein bisschen detaillierter von eurer Sexualität. Wie und wo dir das doch schon aufgefallen ist. Du hast gerade einige Beispiele schon genannt, vielleicht noch ein paar. Ja, sie hat sehr große erotische Wünsche. Sie fordert halt sehr, sie fordert Sex. Was fordert sie denn von dir, was du gar nicht erfüllen willst oder eigentlich auch gar nicht kannst? Ja, das Problem ist eigentlich, ich bin schon offen für viele neue Dinge. Das ist eigentlich nicht das Problem. Gut, ich hatte halt vorher eine Beziehung, die jetzt nicht Blümchensex war, aber die etwas braver abging, in Anführungszeichen. Aber damit hatte ich grundsätzlich kein Problem. Mhm. Womit hast du ein Problem? Ich habe eher ein Problem, dass wir währenddessen, wir halt Sex haben, sie halt im Prinzip fordert, was sie will, dass sie oral befriedigt werden möchte. Also ihr seid mit einer bestimmten Praktik zugange und dann spricht sie schon aus, was sie als nächstes gerne von dir haben möchte, genau. Oder was du tun sollst. Genau. Und das setzt dich wiederum unter einen gewissen Druck und macht dir den Spaß geringer. Natürlich, klar, natürlich. Gab es denn auch schon nehmen wir jetzt mal an, eine sexuelle Praktik oder so, wo du sagst, nee, das geht mir jetzt zu weit, das will ich nicht? Nein, eigentlich nicht. Also sie steht jetzt nicht auf Sadomaso oder so, oder... Ich weiß ja, dass sie so manchmal so sagt, auch mal so ans, was weiß ich, ans Bett fesseln, das ist bestimmt nicht schlecht oder so. Ich weiß auch, dass sie mal sagt, auch von zwei Männern verwöhnt zu werden, dass sie so Sachen hat. Man sagt der Nymphomanin ja auch eben nach, dass sie gar nicht genug kriegen kann. Stehst du diesbezüglich auch unter Druck, dass sie immer und immer und immer wieder will? Ja, nee, ich stehe eher so unter Druck, dass, ich meine, es kann ja mal passieren, dass man Geschlechtsverkehr hat und die Frau kommt nicht zum Höhepunkt. Mhm. Das kann ja auch mal passieren. Und dass sie dann halt super enttäuscht ist und mir im Prinzip Vorwürfe macht, warum hast du mich nicht oral befriedigt oder wie auch immer. Ne? Und sie setzt mich halt, ich habe grundsätzlich kein Problem mit Oralsex, um Gottes Willen. Was ist denn außer den Sachen, die du gerade beschrieben hast, also auch dieses Aussprechen der Wünsche während eines sexuellen Vorgangs, was ist hier das Unangenehmste an ihr in Bezug auf Sexualität? Das Unangenehmste ist, dass sie halt fordert. Also ich habe da mich jetzt auch mal halt im Internet ein bisschen schlau gemacht und also ich denke, es wäre wesentlich besser, wenn wir grundsätzlich über unsere erotischen Wünsche mal sprechen, ohne dass wir Sex zusammen haben, im Ruhigen, ganz ruhig. So Jörg, jetzt habt ihr ja eigentlich dazu die wunderbare Gelegenheit, nämlich ihr fahrt morgen in Urlaub. Das ist richtig und wir haben uns eigentlich vorgenommen, obwohl sie mich betrogen hat, wir freuen uns auch irgendwie beide auf den Urlaub und wollen eigentlich den Urlaub nutzen, um halt alle Probleme halt anzusprechen. Mhm. Ich weiß halt, dass ich denke, dass da halt auch ihre Krankheit herkommt, dass halt aus der Kindheit da gewisse Sachen noch eine Rolle spielen. Und also gut ist ja schon mal, dass sie in einer psychologischen Betreuung ist im Moment. Das heißt, sie muss das dann aber auch thematisieren, ne? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, diese psychologische Betreuung sieht nicht so aus, dass sie da regelmäßig hingeht. Sie war innerhalb von 2 Jahren genau 2-mal da. Ja gut, das bringt natürlich gar nichts. Logisch. Ne? Dann müsste man das schon kontinuierlich machen demnächst. Aber der allererste Schritt, das finde ich gut, dass du sagst, wir beide, das heißt du und deine Freundin, ihr müsst erstmal Klartext reden und du musst ihr das alles sagen, sie muss dir Dinge sagen. Und wenn es dann wirklich zu kompliziert für sie selbst ist, dass sie dann zu ihrem Psychologen geht und das da thematisiert. Ja, aber das Problem, mit eines der Hauptprobleme ist eigentlich, dass sie mir halt durch diesen Seitensprung ist ja halt einiges bewusst geworden. Sie sagte halt zu mir, dass sie in diesem Seitensprung halt ein sexuelles Erlebnis gehabt hätte, welches sie erst ein einziges Mal in ihrem Leben hatte. Nämlich? Ja, anscheinend, dass sie vor Ekstase oder ich weiß nicht was, ich habe versucht, heute Abend habe ich sie definitiv gefragt, was habt ihr zusammen gemacht? Sie bestreitet, dass sie miteinander geschlafen haben. Was? Sie bestreitet das? Sie sagt, sie hätten nicht miteinander geschlafen, sondern sie hätten halt sich anderweitig befriedigt. Na, das ist aber kryptisch, eine kryptische Äußerung. Das finde ich auch sehr merkwürdig so, eigentlich. Also auch ein weiterer Themenpunkt in dem Urlaub. Sie soll genau erklären, was da abgegangen ist. Ja, aber sie sagte, das würde mich nicht angehen. Sie nennt den auch Mr. X und sagt, warum soll ich dir den Namen nennen? Es geht ja nicht um den Namen, es geht erstmal um die sexuelle Praktik, was da passiert ist. Ne? Ich sagte halt ihr zu mir, wenn wir wirklich an der Beziehung festhalten und daran aufbauen, müssen wir absolut ehrlich zueinander sein. Ja, so sehe ich auch. So sehe ich es wirklich absolut auch. Absolut ehrlich und da muss sie wirklich alles freimachen. So, wohin geht's in Urlaub? Auf die Kanaren fliegen. Auf die Kanaren, ist doch wunderbar. Jetzt möchte ich dich gerne nochmal kurz oder auch nicht so kurz mit meiner Psychologin verbinden. Dass sie dir noch ein paar Tipps gibt, was du wiederum weitergeben könntest an deine Freundin. Ja, weil das Problem ist, ich habe halt im Moment so das Gefühl, dass sie das ziemlich locker nimmt und sie lacht halt auch immer am Telefon. Gut, da musst du ihr letztendlich vermitteln, dass es sehr ernst ist, dass es für dich auch sehr ernst ist. Ja, ich dachte, dass ich ihr was antue eventuell. Also ich bin im Moment ziemlich... Was? Dass du dir was antust? Nein, ihr, dass ich, was weiß ich, weiß es nicht. Ich bin sehr in Rage halt auch noch mit dabei. Das wie, dass halt du ihr etwas antust? Nicht, dass ich sie umbringe, um Gottes Willen. Soll ich ja nicht hoffen. Nein. Aber dass ich sie schlage oder so. Obwohl ich sowas in meinem Leben noch nie getan habe. Das wollen wir auch so beibehalten, auch wenn du verletzt bist, dass das nicht der Fall ist. Ja. Redet miteinander. Und was die psychologische Geschichte angeht, hoffe ich und ich bin sicher, dass dir die Elke, meine Psychologin, noch ein paar Tipps geben kann. Okay. Alles Gute und schönen Urlaub euch beiden. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören, Jörg. Ja, danke. Tschüss Domian. Schönen Abend noch. Dankeschön. 0800 5678 111, meine Telefonnummer und meine Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Katrin. Katrin, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Katrin, was ist dein Thema? Bei mir geht es darum, dass ich vor 4 Monaten vor meinem eigenen Vater vergewaltigt wurde. Und ich einfach niemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Also selbst, ich bin noch nicht mal mehr zur Polizei gegangen, um darüber zu reden, weil ich einfach zu viel Angst habe. Vor 4 Monaten von deinem eigenen Vater vergewaltigt worden? Von meinem eigenen Vater. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen schlucken, als du das gesagt hast. Du bist 18 Jahre alt. Wie ist das genau passiert? Erzähl mal. Ich bin einen Abend, bevor das Ganze passiert ist, war ich eingeladen auf eine Party. Mein Vater wusste das auch. Und er wusste auch, dass ich über Nacht wegbleibe. Du wohnst also noch zu Hause bei deinen Eltern? Mittlerweile nicht mehr. Aber zu dem Zeitpunkt noch? Genau. Ja. Und bin dann am nächsten Tag abends nach Hause gekommen. Er hat mich ganz normal begrüßt mit Umarmung, war auch alles in Ordnung. Ich habe da auch keine Probleme mit gehabt. Weil mein Vater und ich, wir haben nie Probleme miteinander überhaupt gehabt. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen, wollte meine Sachen ablegen und habe dann zu ihm gesagt, ich gehe eben schnell duschen. Und als ich unter der Dusche stand, kam er dann nur rein, fing an mich zu befummeln und ich habe zu ihm gesagt, lass das, ich möchte das nicht. Dergleichen ist früher nie passiert? Nein. Niemals auch, nicht noch ansatzweise? Noch nie. Da musst du doch in dem ersten Moment, das für dich schon äußerst irritierend und schockierend gewesen sein, dass dein Vater in das Bad kommt und dich befummelt. Ich habe unheimliche Angst bekommen. Wart ihr zu dem Zeitpunkt alleine in der Wohnung? Mein Vater und ich haben die ganze Zeit über alleine gewohnt. Wo ist deine Mutter? Ich habe keinen Kontakt zu meiner Mutter. Achso, du bist also Einzelkind quasi bei deines Vaters und bei ihm aufgewachsen auch? Nee, ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich im Heim gewohnt. Und durfte ausziehen, war auch mein Wunsch auszuziehen und bin dann auch zu meinem Vater gezogen. Zu dem Vater. Und zu der Mutter hast du gar keinen Kontakt? Nein. Wie lange warst du denn im Heim? Die ganzen Jahre oder bist du... 7 Jahre. 7 Jahre? 7 Jahre. Und wo hast du bis zu deinem 10. Lebensjahr gelebt? Ich habe ein Jahr bei meiner Oma gewohnt und die anderen 9 Jahre bei meiner Mutter. Aber ich bin freiwillig gegangen, weil sie mich früher geschlagen hat. Hattest du während deiner Heimzeit regelmäßigen Kontakt zu deinem Vater? Ich kannte meinen Vater vorher gar nicht. Ich habe den kurz vor meinem 17. kennengelernt. Und wie kam es dann zu der Entscheidung, quasi zu einem wildfremden Mann, obwohl es der Vater ist, aber dir wildfremd war, zu ziehen? Das war einfach so. Ich habe die Adresse rausgekriegt und habe ihm geschrieben. Und 2 Wochen später stand er bei mir vor der Tür und bin dann über die Ferien auch zu ihm gefahren und wir haben uns prima verstanden. Das war bombastisch. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich geborgen bin. Dass ich die Wärme bekomme, die ich nie bekommen habe. So, das hast du nicht mal, wenn ich das jetzt mal schnell durchgerechnet habe, im Hinterkopf nicht mal ein Jahr bei ihm geholt. Genau. Ja, erzähl es mal weiter. Wir gehen nochmal zurück in der Geschichte. Du bist am Duschen und dein Vater kommt in die Dusche rein, in das Badezimmer und fängt an, dich zu betatschen. Wie ging es dann weiter? Also es ging dann so weiter, dass ich nachher aus der Dusche raus wollte, weil ich es einfach nicht mehr wollte. Er hörte nicht auf. Und er hat mir dann eine Ohrfeige verpasst, eine ganz deftige sogar. Und ich bin dann halt zusammengesackt, nicht ohnmächtig geworden, nur zusammengesackt. Und ich lag dann halt auf dem Boden und wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was machst du jetzt, was sollst du jetzt machen. Auf dem Boden des Badezimmers und du warst völlig entkleidet. Genau. Und ich konnte nicht schreien, ich hätte schreien können, aber mich hätte keiner gehört. Das war mein Problem. Und er fing dann wieder an, mich zu betatschen. Und er hörte einfach nicht auf, obwohl ich ihm das tausendmal gesagt habe. Und irgendwann hatte ich keine Kraft mehr, nachdem er mir nochmal zweimal eine Ohrfeige verpasst hatte. Ich hatte keine Kraft mehr, ich konnte mich nicht mehr wehren, nichts mehr. Ich habe nur noch stundenlang geweint. Was ist denn dann passiert? Ja, er hat mich halt die ganze Zeit betatscht, wollte mich küssen und einfach alles Mögliche. Und irgendwann war er in mir drin und ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Das heißt, es ist dann zum Geschlechtsverkehr gekommen? Genau. Und danach, als der Geschlechtsverkehr vollzogen war, der Gewaltsame, die Vergewaltigung, was war dann? Dann lagst du noch auf dem Boden des Badezimmers? Ich lag weiterhin auf dem Boden des Badezimmers, habe mich richtig zusammengekrampft, also ganz klein habe ich mich gemacht, weil ich einfach Angst hatte und ich tierische Schmerzen gehabt habe. Er ist dann aus dem Badezimmer raus und ich bin liegen geblieben und habe geweint und geweint und geweint. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich wusste wirklich nicht mehr, was überhaupt passiert war. Ich habe gedacht, ich wäre im falschen Film. Und nach einer Zeit habe ich mich beruhigt und bin wirklich 2 Stunden duschen gewesen, weil ich mich dreckig gefühlt habe. Ich habe mich unheimlich dreckig gefühlt gehabt. Du hattest den Eindruck, es bringt nichts zu schreien, weil es da keine Nachbarn gibt oder es keine Möglichkeit gibt, sich da irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Genau. Also es gibt keine Nachbarn um die Wohnung herum. Genau. Wie kommt das? Das war mein Problem. Wie kommt das, dass es da keine Nachbarn gibt? Weil mein Vater einen Bauernhof hat. Weil er was? Der hat einen Bauernhof. Ach, einen Bauernhof. Achso, das war also in dem Haus deines Vaters quasi. Genau. Ja. So, was ist dann weiter passiert? Du hast ganz lange geduscht. Hast du danach die Wohnung verlassen oder wie hast du dich weiter verhalten? Nachdem ich geduscht habe, bin ich so schnell ich konnte, in mein Zimmer gegangen. Er war noch im Haus? Er war noch im Haus und ich habe auch meine Zimmertür abgeschlossen, damit er nicht reinkommt und damit ich meine Ruhe habe. So, irgendwann, du hast gerade gesagt, dass du jetzt nicht mehr dort wohnst. Du bist dann irgendwann da ausgezogen. 4 Wochen später bin ich ausgezogen. Erst 4 Wochen später? Ja, ich konnte nicht vorher. Ich habe vorher keine Wohnung gefunden und da ich auch noch Schülerin bin, also ich gehe noch zur Schule, mache gerade meine Ausbildung, versuche es zumindest soweit ich kann. Was für eine Ausbildung machst du? Kinderpflegerin. Und gehst zur Schule? Ist das so eine Art Berufsschule oder? Das ist eine Berufsschule, ich habe aber nur Schule, also nicht irgendwie arbeiten, sondern nur Schule. Achso, verstehe. Diese 4 Wochen, während du dann noch in dem Haus deines Vaters gewohnt hast, wie seid ihr miteinander umgegangen? Gar nicht. Ich habe ihn noch nicht mal mehr angesehen. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe auch nicht irgendwie, ich bin nur aus dem Zimmer gekommen, wenn ich wirklich auf Toilette musste oder wenn er aus dem Haus war. Jetzt hast du bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt, noch mit niemandem darüber geredet. Nein, weil mein Vater mich jede Freundschaft verbaut hat. Zu jedem. Also er hat überall, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, aber Scheiße erzählt. Das heißt also, das knappe Jahr, während du bei deinem Vater gewohnt hast, warst du eigentlich sehr isoliert und abgeschnitten so von anderen Leuten. Genau. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Ich habe Angst gehabt. Ich habe unheimliche Angst gehabt. Ich habe heute sogar noch Angst. Ich bin noch mit mir am Kämpfen, dass ich jetzt noch zur Polizei gehe. Hat er dich denn überhaupt so einfach gehen lassen, ausziehen lassen? Nein, das war auch ein ganz, ganz großes Problem. Er wusste nichts davon, dass ich ausziehe. Weiß er heute, wo du wohnst? Nein. Das heißt, du bist in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ausgezogen? Ganz genau, von einem Tag auf den anderen war ich weg. Das hat er dann nicht mitbekommen? Er hat es nicht mitbekommen, weil er die Nacht über nicht da war, weil er arbeiten war. Und ich bin dann einfach, hab meine Klamotten genommen, zumindest das Wichtigste, was ich brauche, und bin gegangen. Ich finde schon, dass du zur Polizei gehen solltest, Katrin. Ich finde das aber nur, wenn du das Gefühl hast, dass du dafür auch stark und stabil genug bist. Das ist mein Problem. Das ist das Problem. Deshalb wäre der allererste Schritt für dich, dass du dich einem Psychologen oder einer Psychologin anvertraust. Ganz schnell. Mhm. Und ihr das gemeinsam quasi besprecht, ob ein Schritt zur Polizei richtig ist oder wann er richtig ist, ob du das aushältst, ob du das kannst. Das ist ja mein Problem, weil ich habe ja jetzt schon Probleme gehabt, jetzt mit dir oder mit dem vorher drüber zu reden. Immerhin, das ist ja schon dann ein großer Schritt für dich, dass du hier angerufen hast. Du hast es meinem Kollegen im Hintergrund schon erzählt. Du erzählst es mir jetzt und du weißt, dass du es in einer großen Öffentlichkeit erzählst. Das ist ja schon sehr mutig. Natürlich, aber ich habe mir einfach gedacht, du musst jetzt einfach mit irgendjemandem reden. Ich war gerade beim Fernsehen am Durchsetzen und habe dann das bei dir gesehen gehabt und dachte ich mir, nee, da rufst du jetzt an und versuchst es. Was sind deine Gefühle im Moment für deinen Vater? Hass, purer Hass. Also es gibt... Er hat ja so elementar dein Vertrauen missbraucht, ne? Absolut. Er hat dich so lange allein gelassen, all die Jahre. Absolut. Er hat sich ja gar nicht um dich gekümmert, so wie du es gerade erzählt hast. Dann holt er dich in die Wohnung und dann passiert sowas. Vor allen Dingen, ich habe das Vertrauen, bis ich das überhaupt zu ihm hatte. Das hat verdammt lange gedauert, weil ich da unheimliche Probleme mit habe, jemanden sofort oder nach ein paar Monaten zu vertrauen. Wie machst du das denn jetzt eigentlich? Das ist ja nun auch eine schwierige Sache, so einfach in dem Alter, du bist 18 Jahre alt, dann ausziehen, neue Wohnung, die Finanzierung sichern. Das ist ja auch nur schon eine verrückte Leistung, die du hingelegt hast. Wie hast du das geschafft? Wie habe ich das geschafft? Es war verdammt schwer. Hast du da jemanden gehabt, der dir unter die Arme greift, der dich unterstützt? Ich bin zum Sozialamt gegangen und habe gesagt, dass ich gern BAföG-Antrag stellen möchte. Ich ziehe bei meinem Vater aus. Sie fragten auch, warum. Ich habe dann halt gesagt, ich kann nicht drüber reden, ich möchte auch nicht drüber reden. Ich möchte einfach nur raus, so schnell es geht. Und dafür brauche ich den BAföG-Antrag, weil ich noch in der Ausbildung bin und ich zurzeit noch kein Geld verdiene. Also das sind schon viele bürokratische Sachen, die man da erledigen muss. Und dann die Wohnungssuche und dann als junges Mädchen eine Wohnung zu finden, ist ja nur auch sehr schwer. Also Katrin, erstmal Kompliment und gut, dass du angerufen hast. Ich glaube, dass das der erste Schritt ist, jetzt in deinem Fall, dass du besser damit umgehen kannst. Dass etwas in die Wege geleitet wird jetzt, sei es eine rein psychologische Betreuung oder eventuell auch eine strafrechtliche Maßnahme. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt in aller Ruhe sprichst und alles Weitere mit der Elke dann beredest, wie du weiter vorgehen sollst. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Und hoffe, dass es dir dann auch bald wieder besser geht und dass dieser Mann auch seine Strafe bekommt. Alles Gute. Okay, auf Wiedersehen. Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Ich frage meine Regie, mit wem es weitergeht. Mit Mispa. Mispa, 26 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Mispa mit einem weichen B. Ah, mit einem weichen B. Mispa. Ist das ein türkischer Name? Nee, ist ein arabischer Name. Ein arabischer, Mispa. Ja, die Leuchte Gottes übersetzt auf Deutsch. Wie heißt es? Die Leuchte Gottes. Die Leuchte Gottes. Aha. Na, das klingt ja wirklich sehr schön. Also Mispa, um was geht's? Es geht um mein inneres Wohlbefinden, das ziemlich kaputt zerstört ist, schon seit über einem Jahr lang und ich nicht drüber hinwegkomme. Also ich habe 25. Ja, die Leitung ist nicht so ganz toll. Seit einem Jahr geht es dir nicht so gut. Ja, also richtig dreckig. Also ich bin auch seit 10 Monaten in psychiatrischer Behandlung. Ich habe halt zum ersten Mal meine große Liebe entdeckt, hört sich jetzt sehr krass an, aber mit 25, was relativ spät ist. Naja, ich muss auch vorab sagen, ich bin transsexuell. Und ich war halt mit einem Mann zusammen, das heißt ein Mann, für mich ist es in dem Sinne jetzt kein Mann. Das können wir nicht mal einfach so nebenher sagen, ich bin transsexuell. Genau. Das heißt, du hast einen weiblichen Namen, bist noch in einem männlichen Körper. Ich habe ein männliches Geschlechtsteil. Du hast ein männliches Geschlechtsteil. Siehst aber, wenn ich dich so sehen würde, recht feminin aus? Ja, wir haben uns auch schon gesehen. Wir haben uns gesehen? Ja. Wo haben wir uns gesehen? Im Ginkgo. Im Ginkgo? Was ist Ginkgo? In Frankfurt. Auf der Bergerstraße in einem Café. Das ist ja völlig schön. Ja, da war ich mal. Ja, in der Tat, ja. Genau, siehst du? Also man würde es mir auch nicht anmerken. Aber ich kann mich jetzt, also wir haben ja nicht miteinander geredet, insofern. Nee, nee, aber ich weiß schon, weil du bist halt nochmal Augenkontakt gehabt. Kann ich mich nicht genau erinnern. Ist ja schon lange her gewesen. Okay, ja, also aus Frankfurt, ja. Ja, also okay, weiblich-femininer Körper, männliches Geschlecht, dann noch transsexuell. Ja, genau. Mhm. Große Liebe gefunden vor einem Jahr. Ja, genau, mhm. Ich war halt ein Kroate und der wusste halt vorab auch schon, was die Sache ist bei mir. Mhm. Und er konnte halt, er hat nach 3 Monaten halt einen Schluss gemacht und hat mich halt mehr oder weniger verlassen, mhm, wegen diesem einen Grund, weil ich halt nicht eine 100-prozentige Frau bin. Mhm. Und ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, ich kann es einfach nicht verstehen, weil ich war richtig fertig, ich war alkoholsüchtig, ich war drogenabhängig etc. Mhm. wegen eines Mannes. Und ich kann mich gar nicht wiederfinden, was auch gestern zum Beispiel das Thema war mit anonymer Sex. Mhm. Mich ekelt es eigentlich im Endeffekt an, mhm, weil ich habe auch anonymen Sex in dem Sinne, damit ich ihn auch vergesse. Also ich zwinge mich zu Sachen, zu Dingen, damit ich ihn verdrängen kann. Mhm. Aber es geht nicht und ich komme einfach nicht aus dieser Zwingung. Um es festzuhalten. Du bist so traurig und deine Seele liegt brach da nieder seit einem Jahr wegen dieser zerbrochenen Liebe. Genau. Weil dieser Mann dich verlassen hat, weil du keine richtige Frau bist. Ja, genau. Wie lange wart ihr denn miteinander beschäftigt? Wir waren 3 Monate zusammen. 3 Monate richtig zusammen. Das heißt, ihr habt auch Sex miteinander gehabt. Ja, das war für ihn Horror, das war für ihn widerlich. Ich musste förmlich betteln, damit wir Sex haben. Mhm. Das war ganz schlimm für mich. Wusste er denn von Anfang an, was mit dir los ist, sag ich mal so? Das wusste er. Du hast ihm das gesagt. Pass auf hier, ich bin keine richtige Frau. Ja, mein Kumpel hat es ihm gesagt, war ein bester Freund, der ist halt schwul, der hat ihn einfach kennengelernt und hat ihm auch erzählt, dass ich halt transsexuell bin, dass ich nicht glauben etc. Achso, und dennoch hat er sich aber darauf eingelassen. Genau. Und irgendwann lagt ihr miteinander im Bett, nackt im Bett, und er hat gesehen, dass du halt auch mal... Nee, das habe ich immer vermieden. Das war das Schlimmste für mich überhaupt. Ich habe mich immer geschämt. Ich hätte ihn noch nie daran gelassen. Das war für mich einfach schlimm. Weil ich habe immer das 100-prozentige Gefühl gehabt, bei ihm richtig Frau zu sein. Mhm. Aber welche Form von Sexualität habt ihr denn dann praktiziert? Was habt ihr ich kann seine Hand abziehen. So 5-mal Analverkehr, da hat er halt mich halt. Mhm. Und es war für ihn als Horror. Nachdem er kam, hat er sich dann zur Seite gelegt und hat dann die Decke übers Gesicht gezogen und hat nur den Kopf geschüttelt nach dem Motto, um Gottes Willen, was habe ich da getan? Aber sich oral befriedigen lassen von mir, hat er weder Weltmeister wie der Gott genossen. Das war richtig. So, und dann ging es irgendwann vorbei, zu Ende, weil er es nicht mehr aushalten konnte und weil er zu dir gesagt hat oder dir vermittelt hat, das ist nicht mein Ding, ich kann das nicht. Ja, und dann fühle ich mich jetzt halt so wie ein Stück, so wie so ein Kaninchen oder so wie so ein Experiment, weißt du, und dann einfach sehr verletzt, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Ich kann nicht damit, obwohl er halt wusste, worauf er sich einlässt, und ich kann mich einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Ich meine, es passiert mir jedes Mal irgendwie mit Typen, die wollen nur Sex haben und Sex ist schön und toll, aber im Endeffekt... Das Schlimme ist, dass man sich so eine Situation, du jetzt in dem speziellen Fall, dass du dich wirklich zwingen musst, dich damit abzufinden. Ne? Das ist eine große Verletzung, die dir da widerfahren ist. Du bist allerdings auch ein Risiko eingegangen. Du hast ja von Anfang an auch gemerkt, dass das nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich mal jetzt so ganz, ganz leger, für ihn ist. Vom Herzen her schon. Ja, aber dennoch von seiner Psyche, von seiner Mentalität, die Kroaten und die allgemeinen Jugoslawen sind ja eh viel extremer vom Denken her. Ja. Er hat mich auch immer verheimlicht, er hat mich immer versteckt, ich war nie seine Freundin. Und du hast wahrscheinlich, ich war einfach nur eine Freundin. Und du hast wahrscheinlich aber auch noch gehofft, das gibt sich und der gewöhnt sich an mich und der wird das akzeptieren. Genau. Ja, das war wahrscheinlich auch der Fehler wiederum von deiner Seite. Ne? Du solltest vielleicht aus diesem Fall lernen, dass du dich überhaupt nicht auf Männer einlässt, die auch nur ansatzweise eine Distanz zeigen oder eine Aversion, sondern nur Männer, die wirklich auch auf diese Form der Sexualität, die du bieten kannst, sage ich mal, auch stehen. Ich bin halt Optimistin. Ich dachte, er ist halt noch jung, es wird sich vielleicht noch legen, also gewöhnt sich an mich, aber das war nicht so. Jetzt hast du gerade gesagt, vor lauter Traurigkeit und Frust und Ärger gehst du auch in die anonyme Sexszene, das Thema, was wir gestern hatten. Was genau machst du da? Ich lerne halt Jungs kennen, wenn ich in Clubs gehe etc., die sprechen mich an und ich sage dann auch radikal sofort, was Sache ist und was es sich handelt bei mir. Und die meisten was, es kann doch nicht sein, aber irgendwie bist du schon geil, also wenn ich jetzt mal so reden darf, dann wollen sie halt mit mir in die Kiste gehen und dann gehe ich das auch ein, also aber nur im alkoholisierten Zustand. Das sind heterosexuelle Jungs. Ich bringe abends. Das sind heterosexuelle Jungs, ne? Ja, nur. Ja. Ich habe nur hetero Jungs und das ist halt für die eine Nummer und danach tschüss halt. Aber wie reagieren die denn da drauf? Das ist das gleiche ja wie bei deinen Freunden. Wenn die dann sehen, dass du doch nur Mann bist. Die machen das einfach mit. Das ist immer so ein Test für mich. Mhm. Ich teste ja auch die Männer. Mhm. Die Männer, wie weit die gehen. Oder versteckst du dann auch dein Geschlechtsteil? Nö, überhaupt nicht. Weil die ganz genau wissen, was Sache ist. Und ich teste sie damit, ob sie das jetzt berühren oder nicht berühren. Mhm. Ist es bei dir noch so, dass dein Penis steif wird, wenn du Sex hast? Ja, oder? Ich komme auch ganz normal. Das ist so. Ganz, ja. Viele Transsexuelle erzählen ja, dass sie gestern auch war so ein Fall, ja, hab ich gehört, dass sie das gar nicht mehr interessiert und die sagen ja nur, ich will dieses Ding da unten nicht sehen. Ne? Und so. Ja, und mich ekelt es ja auch an im Endeffekt. Mhm. Und ich bin auch halt in Behandlung, muss halt jeden Montag zur Sitzung, dass ich jetzt die OP auch bekomme halt. Mhm. Also ich höre daraus, dass es für dich eine ganz frustrierende Angelegenheit ist, diese anonyme Sexnummer. Ja, absolut. Dass nichts Schönes dabei ist, du machst das einfach, um dich zuzuknallen, ne? Wie mit Alkohol oder so etwas. Ja. Nisba, ich glaube, dass sich das alles erst richtig ändern wird, wahrscheinlich, wenn du die Operation hinter dir hast. Ja, das ist auch nicht hundertprozentig. Das ist nicht die große Liebe. Nein, natürlich nicht die große Liebe, aber vielleicht normalisiert sich dann auch die Sexualität etwas. Hoffe ich mal, ich weiß es nicht. Ob die große Liebe findest, weiß ich auch nicht. Ja, damit habe ich auch das Problem, weil ich hasse selbst transsexuell zu sein. Ich werde einfach eine ganz normale Frau und es geht halt nicht, ich bin halt in den Körper geboren. Ich kann nichts mehr daran ändern. Ja, ja. Also ich kann nur sagen, dass mir das wirklich sehr leid tut, die Nummer mit deinem kroatischen Freund. Sei nur vorsichtiger demnächst, wenn du dich in so eine Sache hineinfallen lässt. Wenn die von Anfang an schon gebremst sind, lass die Finger von den Männern, das bringt nichts. Ich glaube nicht, dass man jemanden da so umkrempeln kann auf Dauer. Ja. Vor allen Dingen, wenn der dich schon versteckt hat, wenn der sich nicht zu dir bekannt hat und so weiter. Das sind alles schlechte Signale. Ja, ich weiß. Mhm. Ja, jetzt heißt es noch eine Weile traurig sein, aber auch versuchen, irgendwie gegen die Traurigkeit anzugehen. Denn man darf sich da auch nicht so sehr reinsteigern, sonst wird man ja irre davon und mürbe. Das ist schon geworden. Naja, du bist erst 26. Ich weiß. Ich hoffe, dass die große Liebe der tolle Mann noch kommt. Ich hoffe auch. Ich wünsche dir alles Gute und wenn wir uns irgendwann noch mal über den Weg laufen, sprich mich ruhig an, dann reden wir ein paar Worte miteinander. Alles klar. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Dir. Ciao, ciao. 1.32 Uhr und 13 Sekunden, kleine Pause. Auf die Sekunde, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben wie immer Freitagnacht, eine freie Themennacht und das bedeutet, das erkläre ich jetzt mal den Leuten, die heute zufällig zum allerersten Mal hier in diese Sendung reinzappen, sei es im Radio oder im Fernsehen, hier kann man anrufen und sich ganz einfach unterhalten mit mir, dem Moderator, über welches Thema auch immer, über was ganz Ernstes, über was Lustiges, über was Tragisches, über was Politisches, was Gesellschaftliches. Also meine Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Was brennt euch auf den Nägeln? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und schon mal ein Hinweis für unser Stammpublikum. Am Montag sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio hier bei uns live zu hören. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Sabine. Und Sabine ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabine. Hallo. Also erstmal wollte ich zu der Katrin was sagen. Ja. Und zwar, dass es mir echt leid tut für sie und das ist wirklich das allerletzte, was der Vater halt mit ihr gemacht hat. Ja, Katrin ist die Anruferin, die von ihrem Vater vergewaltigt wurde. Das hat sie gerade erzählt, ja. Das ist echt das allerletzte. Ja, das finde ich auf jeden Fall. Ja, ich komme jetzt zu meinem Thema. Mhm. Und es geht um meine Eltern, dass die halt viel zu streng sind. Es fängt damit an, dass ich halt keinen Freund haben darf. Mhm. Ich bin 17. Ja. Und das ist echt schrecklich. Ich hatte Sie verbieten Freund. Dir ganz, ganz radikal, einen Freund zu haben? Ja. Das heißt, du hattest auch noch nie einen Freund? Doch, einmal. Aber sie haben das erfahren und dann musste ich sofort Schluss machen. Also das lief dann heimlich und dann ist die Sache aufgeflogen. Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 3 Monate. 3 Monate. Mhm. Ja. Also das ist ja schon mal eine krasse Sache, wenn die Eltern verbieten, einem 17-jährigen Mädel, die bald 18 wird wahrscheinlich. Ja, nächstes Jahr. Na gut, aber eben 17 ist, um kurz davor erwachsen zu werden, ja, der zu verbieten, du darfst keinen Freund haben. Ein weiteres Beispiel, was noch? Wir sind, wie soll ich das beschreiben? Also ich wurde sozusagen von denen noch nie aufgeklärt. Mhm. Ich habe das alles so selber mir beigebracht oder zumindest durchs Lesen, durchs Hörensagen und so. Aber habe ich auch, Sabine. Sind wir Leidensgenossen. Das ging bei mir genauso. Ja, aber ich meine, das ist ja eine ein bisschen andere Generation. Ja, natürlich, ja. Klar. Und ein anderes Beispiel, also ich darf zum Beispiel werktags nur bis 20 Uhr wegbleiben. Mhm, mh. Und am Wochenende, also jedes zweite Wochenende bis 22 Uhr. Mhm. Das auch hart. Eben. Finde ich auch. Heißt, ich war noch nie, also auf einer Party oder sonst noch was. Mhm. Wie ist das denn so, hast du einen Freundeskreis, Freundinnen? Ja, wir leben hier in einem Dorf. Mhm. Und hier habe ich 3 meiner Schulfreundinnen, mit denen ich mich ab und zu treffe, aber... Aber das ist doch wahrscheinlich auch sehr schwierig. Die gehen dann schon mal in die Disco oder auf Partys samstags und du musst dann immer samstags zu Hause sitzen und lustige Musikanten gucken oder was weiß ich. Genau. Oder wetten das. Ist auch nicht, ist ja ganz nett, aber gibt auch noch Schöneres, was man Samstag machen kann. Eben. Ja. Und ich habe auch eine Schwester, Mareike, und sie ist halt ausgezogen deswegen, sie ist 20 Jahre alt, und wir haben sich auch ziemlich oft gestritten, meine Eltern und sie, und deswegen ist sie halt ausgezogen. Und jetzt hängst du da alleine und musst es quasi, bist allein leidtragend in der ganzen Geschichte. Sie versuchen das zum Beispiel an mir besser zu machen, was anders zu machen als sie bei meiner Schwester. Also aber sie waren doch mit der Schwester auch so streng, oder nicht? Nicht so. Nicht so? Ja. Ist denn da irgendwas schiefgelaufen, dass sie sagten, nu, das müssen wir jetzt anders machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, aber auf jeden Fall war deine Schwester auch unzufrieden. Ja. Und letztendlich haben sie deine Schwester auch versucht, ziemlich kurz zu halten. Und dann hat sie gesagt, nein, dann gehe ich. Ja, sie hat sich das nicht gefallen lassen. Mhm. Gibt es denn zwischen dir und deinen Eltern Diskussionen und Streitereien deswegen auch? Streitereien weniger, aber Diskussionen schon. Mhm. Also ich finde, allein diese beiden Beispiele reichen ja schon aus, dass sie dir verbieten, einen Freund zu haben und dass sie dich kaum rauslassen, dass du samstags nur bis also die meisten Samstage nur bis 8 Uhr wegbleiben darfst abends. Wie begründen sie das denn eigentlich, beispielsweise, dass du keinen Freund haben darfst? Dass die Schule vorgeht und sowas halt. Mhm. Nach dem Motto, also wer einen Freund hat, der muss schlecht in der Schule sein. Genau. Das ist eine seltsame Rechnung. Ne? Ja. Wie kommt das, dass deine Eltern so drauf sind? Hast du dann eine Idee? Eine Erklärung? Nicht, vielleicht wollen sie das bei den Kindern anders machen, als sie das erlebt haben. Achso, die haben früher so richtig Sau rausgelassen, meinst du? Und jetzt werden die Kinder unter die Knute genommen. Wie alt sind deine Eltern? Oh. Weißt du gar nicht genau. Doch, meine Mama ist 43 und mein Papa ist 44. Ja, die sind ja noch blutjung. Ja. Mann. So, ich könnte mir vorstellen, also wenn ich mich zurückversetze, so als ich in deinem Alter war und mir wäre das widerfahren, hätte ich einen Riesentheater zu Hause gemacht, ein Riesentheater. Nee, ich will mich mit denen nicht streiten, weil sonst ich ziehe sowieso sozusagen die Arschkarte. Wie sind denn deine Pläne? Also ich finde es, ich sag's nochmal, ich finde es sehr, sehr unkorrekt, wenn Eltern so sich ihren Kindern gegenüber verhalten, vor allen Dingen, wo du schon 17 Jahre alt bist. Das sind ja Verhältnisse wie vor 50 Jahren oder so, wie die sich dir gegenüber aufführen. Was sind deine Pläne? Denkst du, okay, ich ordne mich jetzt noch runter und mit 18 ziehe ich aus? Mit 18 noch nicht, weil ich bin da noch in der Schule und selber habe ich dann kein Geld. Weißt du, das ist so ein Satz, ich ziehe eh den Kürzeren, weil ich ziehe die Arschkarte, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ich finde trotzdem, dass man als Jugendlicher auch ein Recht hat, darauf zu bestehen, auf seine Rechte zu bestehen. Und wenn man auch nicht so große Chancen hat, viel durchzusetzen, so tut es einem selbst doch gut, wenn man das versucht durchzufechten. Nee, da hast du ja auch recht, aber das funktioniert nicht. Ich habe das schon öfters mal gemacht, ich habe mit denen mich öfters unterhalten darüber. Und das bringt nichts. Die haben ihren eigenen Kopf und Ja, aber es wäre schön, wenn die kapieren würden, dass du auch deinen eigenen Kopf hast. Und dass man eben mit dir auch nicht alles machen kann. Weißt du, dass du eben immer nicht immer klein beigibst, sondern dass du einfach deine Sache auch durchziehst. Ja, aber es sind ja schließlich meine Eltern. Ja, aber sie sind auch nicht du bist auch nicht die Sklavin deiner Eltern. Nee, Quatsch. Ich finde, dass Eltern auch Respekt vor ihren Kindern haben müssen. Und wie gesagt, du bist keine 13 oder keine 12 und auch da muss man respektvoll mit den Kindern umgehen. Du bist eine junge Frau, du bist halt erwachsen, Mensch. Danke. Also ich will dich jetzt nicht ermutigen, den großen Krieg vom Zaun zu brechen, aber ich will dich ermutigen, schon so ein bisschen selbstbewusster aufzutreten und denen auch klar zu machen, hier, passt mal auf, wenn es so weitergeht, dann bin ich weg. Dann bin ich genauso wie meine Schwester weg, wenn ihr mir nicht auch ein bisschen mehr Freiheit lasst. Das fände ich schon eine wichtige Angelegenheit. Ja, irgendwo traue ich mich das auch gar nicht. Mhm. Na gut, also sieh's mal als kleine Ermunterung auf unser Gespräch, weil von nichts kommt nichts, ne? Dann kannst du nur jammern, dann kannst du nur sagen, nur traurig sein. Also man muss schon ein bisschen auf die Tube drücken. Mhm. Liebe Sabine, ja. Mensch, alles Gute. Und das ist morgen ist wieder Samstag, das heißt heute ist Samstag und du Arme sitzt wieder ab 8 Uhr zu Hause, oder wie? Oder ist morgen Ausgeh-Samstag? Nein. Morgen guckst du Fernsehen? Genau. In der Tat, was machst du dann an den Samstagabenden, wenn du alleine bist? Hängst du vorm Computer, liest du oder guckst du wirklich Fernsehen? Wenn ich alleine bin? Mhm. Ja. Wie ja? Was denn? Also entweder ich lese oder ich mache Hausaufgaben oder gucke Fernsehen. Also so das Übliche, was man dann so zu Hause macht, ne? Genau. Wobei Hausaufgaben am Samstagabend ist ja auch ein bisschen heftig, ne? Ja, und gehe so früh wie möglich schlafen, damit der Tag schneller vorbei ist. Ach, du Arme. Und dann machst du sonntags morgens früh auf und sitzt mit den Eltern am Frühstückstisch und bist böse und wütend. Ja, genau. Mann. Liebe Sabine, ich hoffe, dass bessere Zeiten für dich anbrechen in Bälde. Mhm. Alles Gute von Herzen. Ja, danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Katja, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Katja, um was geht's? Ich rufe an wegen dem ersten am Anrufer. Der hat angerufen, dass seine Freundin eine Nymphomane ist. Eine Nymphomane, das war der Jörg, genau. Ja, genau. Jetzt sag bloß, du bist auch eine. Ja, so, ich weiß es nicht. Also das, was er da beschrieben hat, kommt schon irgendwie hin. Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, ich kann auch nicht alleine sein, bin Single im Moment zwar, habe da aber einen Partner, sag ich mal, so eine Art Sexpartner nur. Mhm. Und ich suche auch immer Zuneigung. Ja, das weiß ich nicht, also ist recht komisch so. Also nur gut, wenn man Zuneigung sucht und wenn man nicht alleine sein kann, das ist nur nicht unbedingt das Kriterium, die Kriterien, dass man sagt, okay, das ist jetzt gleich, die beiden ist gleich Nymphomanin. Mhm. Da muss ja noch ein bisschen so die Sexschiene auch dazukommen. Gut, schon, also ich liebe Sex und ich könnte auch jetzt nicht ohne Sex leben. Kriegst du den Hals nicht voll? Nee, so kann man es nicht sagen. Also kann man sagen. Also, nein, das ist so, nein. Kriegst du nicht genug, sagen wir so. Ja, genau, ich krieg nicht genug. Du kriegst nicht genug, ja. Weil, weiß ich nicht, wenn ich auch einen Partner habe, sag ich mal, einen Freund, dann würde ich am liebsten so jeden Tag auch und meine Partner, die wollen dann auch nicht so richtig. Nun hast du ja da einen Kontakt, der sich nur durch Sexualität definiert, ne? Ein Sexpartner. Ja, genau. Wie oft triffst du den? Wie oft? Also, sehen tue ich ihn fast jeden Tag und so, ja, 2-3 Mal die Woche. Ach, das ist aber doch ganz schön viel schon. Ja. Und dann geht's auch gut zur Sache? Ja, einmal ist es nicht zur Sache gekommen, weil ich da keine Lust drauf hatte wegen Alkohol. Und ja, so, aber ansonsten schon. Ansonsten ja. Und findest du das, befriedigt dich das auch rundherum oder hättest du gerne noch mehr? Ja, das befriedigt mich schon, ne? Aber ich suche eigentlich den Partner, sag ich mal, fürs Leben, der meine Sachen auch teilt. Was sind denn so deine erotischen Fantasien? So die abgefahrenen eher? Hier kannst du sie ja mal ganz offen unter uns erzählen. Also abgefahren, ja. Eigentlich nicht abgefahren. Das ist ganz normal so, auch so mal vor hinten und Oralsex sehr gerne, also mehr als, sag ich mal, der normale Sex, also lieber Oralsex. Ja, und so Sexfantasien im Freien, dass du das gerne hast? Ja, das sowieso. Das auch sowieso. Also so auch ein Stück, wo es jemand sehen könnte. Mhm. Aber, also dann doch, aber dann doch nicht sehen soll, oder? Ja, wenn es passiert, dann passiert, mein Gott. Ja. kann man nichts machen, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du eine Nymphomanin bist. Ich habe eher so den Eindruck, nein. Ich habe eher den Eindruck, dass du auf der Suche nach einem Freund bist und auf der Suche nach der Idealkombination, nämlich Liebe und Sex. Ja, genau, eigentlich schon. Ne? Aber das, was er geschildert hat, so, das passte irgendwie. Ich weiß noch nicht, er hat gesagt, er hat das aus dem Internet, so guckte nach, ja. Nymphoman. Ja. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das auch stimmt und so. Ich habe da noch nie nachgeforscht. So, im Internet gibt's alles. Da gibt's bestimmt auch genaue Definitionen, was eine Nymphomanin ist und was sie tut. Bin ich sicher. Ja, ja, deswegen. Du bist 25 Jahre alt. Ja, wie genau. Lange liegt deine letzte Beziehung zurück? Oh, nicht so lange. 3 Monate. Ach, 3 Monate erst. Ja, aber und wie lange hat die gehalten? Ein halbes Jahr ungefähr. Und kurz, mit nur kurzen Unterbrechungen, aber davor war ich ein Jahr mit jemandem zusammen. Und wenn du so mit jemandem zusammen bist, ist das dann für dich okay, was die Sexualität betrifft? Oder bist du in Gedanken auch wieder bei anderen Männern? Nee, also bei anderen Männern bin ich gar nicht. Würdest Männer möchte ich nur Sex mit meinem Partner haben. Und würdest auch nicht fremdgehen? Nein. Nein, du bist keine Nymphomanin. Die Nymphomanin ist völlig jeck und radadoll, wie wir in Köln sagen, die nur den Männern hinterher guckt, auf die Männerärsche guckt und nichts anderes im Kopf hat. Ja gut, auf die Männerärsche gucke ich schon, ne? Aber gut, mache ich auch. Aber ich bin auch keine Nymphomanin. Ich gucke mich schon, aber nicht anfassen. Wir essen wir zu Hause. Ja, also ich würde mal, ich mache jetzt mal eine Ferndiagnose und beruhige dich. Ich glaube, du bist es nicht. Nee. Du bist ein normales, gesundes, junges Mädel, die Spaß am Sex hat und einfach nur einen tollen Freund finden will und dann alles, beides zusammen genießen möchte. Ja, eben. Das ich habe mir schon Gedanken gemacht mit meiner Arbeitskollegin. Ihr sitzt ihr beiden im Moment da zusammen? Ja, genau, wir sind auf der Arbeit. Ach so. Nachtschicht. Was arbeitet ihr? Im Callcenter. Im Callcenter? Ja. Und da ist genügend Zeit, ein bisschen Fernsehen zu gucken, Radio zu hören? Radio zu hören, genau. Das geht dann. Ja, klar, ist auch nichts zu tun so. Also Katja, nochmal, ich beruhige dich. Ich glaube, es ist noch alles im grünen Bereich. Ich wünsche dir diesen Top-Mann bald, der beides vereint miteinander. Und eine gute Arbeitsnacht noch und schöne Grüße an deine Arbeitskollegin und Freundin. Gut, mache ich. Alles Gute, danke, tschüss. Danke, Domian, tschüss. Kerstin, 25 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kerstin. Hallo, bei uns geht es um Folgendes. Mein Mann und ich benutzen seit einem Monat ein Dildo. So. Ja, das ist doch schön. Ja. Aber du sagst das so todernst. Ja, todernst. Ich war als erstes ziemlich verklemmt in dieser Sache. Mhm. Und durch meinen Mann habe ich gelernt, also dass Sex was Wunderschönes sein kann. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 6 Jahren verheiratet. Seit 6 Jahren schon. Ja. Ja. Und ja, wir versuchen sehr viele Sachen auszuprobieren und jetzt ist halt der Dildo dabei. Yes. Wer hatte denn die Idee zu dem Dildo? Ja, wir haben mehrere Reportagen darüber gesehen, über verschiedene Lustspielzeuge, so wie diese Liebeskugeln oder sonstige Sachen. Ne? Mhm. Und habt ihr gedacht, können wir mal ausprobieren? Ja, genau. Ja, ist doch toll, wenn man 6 Jahre verheiratet ist, ist ja natürlich auch schon der erste Lack ab, ne? Kann man so sagen. Und wenn man dann immer wieder auf neue Ideen kommt und auch neue Sachen ausprobiert, finde ich nur gut und von Vorteil. Ja gut, der Lack ist nicht ab. Also ich finde, umso länger wir zusammen sind, umso besser wird das. Es ist alle wunderbar. So, jetzt aber zum Dildo nochmal zurückzukommen. Was stellt ihr denn, ohne das jetzt so im Detail erzählen zu wollen, wir würden es gerne alle hören, aber das können wir natürlich nicht machen. Was macht ihr damit so? Benutzt du den für deinen Mann oder nimmt dein Mann ihn eher und benutzt ihn bei dir oder wie läuft das? Ja, das erste Mal habe ich erstmal selber versucht, damit klarzukommen, weil es halt ein Gegenstand ist. Ja. Und wir haben das so gemacht, dass mein Mann aus dem Raum gegangen ist und hat dann gesagt, ich komme dann irgendwann rein. Ach so. So, damit ich erstmal selber überhaupt den Kontakt dazu finde. Und Klulösung. Ja. Und mein Mann ist dann nachher reingekommen und ich habe das, ehrlich gesagt, am Anfang gar nicht mitgekriegt. Mich hat es auch in dem Moment gar nicht mehr interessiert, ob er da ist oder nicht. Mhm. Weil ich das so aufregend fand und das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und nachher habe ich dann doch mitgekriegt, dass mein Mann da ist und das hat mich dann noch mehr erregt. Ja, super. Und seitdem ist das so mit eingebaut so in euer Liebesspiel, dass er quasi auch den Dildo dann benutzt und dir Spaß bereitet damit. Ja, genauso habe ich es auch bei ihm schon probiert, aber das Problem ist einfach zu groß für ihn. Hätte der vielleicht einen kleineren kaufen sollen. Wie groß ist er denn, den ihr gekauft habt? Ja, so 6 cm Durchmesser. Okay, das ist ja noch okay. Und ja, wie lang? Ja, wie lang? 20 cm. 20, na, geht ja auch noch. Ich dachte, jetzt wäre so ein Riesenapparat. Nee. Ich höre deinen Freund immer zu deinem Mann im Hintergrund reden. Ja. Würde er denn gerne mal ein paar Worte mit mir auch reden? Ja. Dann gib ihn mir doch mal. Ja. Hallo? Hallo, ich grüße dich. Wie heißt du? Ich bin der Uwe. Hallo Uwe. Hallo. Also ich habe gerade interessante Sachen gehört von Kerstin. Ja. Findest du es auch richtig gut, dass ihr solche Sachen macht und jetzt vor allen Dingen auch mit dem Dildo eurer... Doch, natürlich. Sehr ja. Nur ich finde, das Ding ist doch ein bisschen zu dick. Also ich habe es schon mal probiert, auch alleine. Ja. Auch jetzt, wenn es meine Frau mitkriegt. Ach, das weiß sie gar nicht. Das weiß sie gar nicht, dass du es schon mal alleine versucht hast. Ja, ich habe es schon mal alleine versucht. Aha. Jetzt grinst du mich zwar gerade an. Ist zwar ein bisschen komisch so, aber das Ding ist wirklich ein bisschen zu dick. Ja. Also ich würde mir da schon einen Finger irgendwie vorstellen können. Gut, dann solltet ihr vielleicht mal ein bisschen investieren und es gibt ja auch kleinere Ausführungen und die vielleicht kaufen. Ja, natürlich. Ne? Und es da dann mal versuchen. Aber generell ist das ja so, dass ihr euer Liebesleben trotz 6 Jahre Ehe oder nach 6 Jahren Ehe wirklich sehr lebendig aufrechterhaltet. Ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Wir haben sehr viele Rollenspiele. Mhm. Wir können alles in einbeziehen, was wir wollen. Ja. Das heißt nicht so, man kann nicht sagen, nach 6, 7, 8, 9 Jahren, ich gehe mal fremd. Man kann immer vieles mit der Partnerin machen. Ich glaube nicht, dass man hat, irgendwie fremd zu gehen. Tolle Einstellung, gute Einstellung. Was war denn so das für dich jetzt, Uwe, das Aufregendste, Interessanteste, was ihr so ausprobiert habt in den letzten Jahren? Natürlich, es gibt noch mehr. Also ich möchte mit meiner Frau noch... Nee, ich fragte, was das Aufregendste für dich war in den letzten 6 Jahren, was ihr ausprobiert habt? Ach so, das Aufregendste? Mhm. Also muss ich ehrlich sagen, also es war schon, dass wir Sex im After-Bereich schon, also ich ihr schon, naja, wie soll ich das sagen... Wir haben schon Sex anal gehabt. Ja, das verstehe. Ja. Meine Frau hat das schon gut gefunden. Ja. Auch. Und wir haben gedacht, dass nachher gibt es da Probleme, so Art mit Verdauung und sonst was. Aber nö. Das nicht. Nö, das ist, glaube ich, das kann ich nicht beruhigen, da passiert nicht viel. Ja, wir haben am Anfang Angst gehabt, aber das geht wunderbar. Also heute probieren wir das auch noch. Perfekt. Uwe, jetzt gibst du mir bitte nochmal die Kerstin und von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja, ist okay. Tschüss. Gut, vielen Dank, Domian. Ja, ciao. Super, deine Show, echt absolut. Danke sehr. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit dir so reden könnte darüber, aber... Geht alles, ne? Ja, ich bin ein bisschen zurückhaltender, etwas schüchterner. Ach, aber es war wunderbar, es war ganz locker jetzt. Ja, doch, es ging. Absolut. Doch. Ich gebe dir jetzt mal die Karte. Okay, Uwe, tschüss. Tschüss. Hallo Domian. Also Kerstin, ich bin guten Mutes, dass ihr noch weiter euch sehr lieb haben werdet und viel Spaß miteinander haben werdet, so wie ihr drauf seid, ihr beiden. Ja. Ne? Das denke ich auch, ja. Und du wolltest uns das ganz einfach mal erzählen mit dem Dildo. Das hatte jetzt keinen ernsten Hintergrund. Nö, eigentlich nicht. Ja. Aber ich finde, manche Paare, die machen sich das einfach zu leicht. So wie mein Mann da eben sagte, so, ach, dann suche ich mir eine neue, weil meine Frau oder mein Mann nicht mehr interessant ist. Und wir reden offen darüber. Ja. Und somit erfahren wir auch, was der andere für Wünsche hat. Und können die dann auch, je nachdem, ob wir es auch selber wollen, diese erfüllen. Genau. Insofern finde ich deinen Anruf oder euren Anruf sehr wichtig. Weil ihr einfach so vielleicht so eine Idee auch vermitteln könnt, anderen Pärchen, dass die das genauso machen, wie ihr das macht miteinander. Mhm. Ne? Also, euch beiden alles Gute und viel Spaß miteinander noch. Dankeschön ebenso. Alles Gute noch für dich. Tschüss, Kerstin. Ciao. Und der Werner, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jörg. Hallo, Werner. Ja, es geht um eine Freundin von mir. Mhm. Eine Freundin von dir. Was ist mit dir los? Ja, ich bin mit einem Mädchen zusammen, die heißt Alex. Mhm. Ja, mit ihr bin ich 3 Monate zusammen. Ich weiß nicht, ob das noch zusammen heißt oder was. Ja, da habe ich noch einen Bruder. Ja, der ist ein bisschen älter wie ich, ist jetzt 10 Jahre älter. Mhm. Ja, und hat sie im McDonald's kennengelernt. Du hast die doch kennengelernt? Nein, mein Bruder. Hat deine Freundin die Alex bei McDonald's kennengelernt? Ja, richtig. Mhm. Ja, und da war ich mit meinem Hund spazieren gegangen. Da war ein Bekannter da und der war bei mir zu Hause. So, und auf einmal kam der an und sagte, hör mal, deine Freundin sitzt da. Mhm. Ja, ich habe mir nichts mehr gedacht. So, auf einmal sehe ich den mit meinem Bruder da, ne? Mhm. Ja, und meine Enttäuschung war groß, ne? Also, um es mal zu klären, er kannte sie durch dich vorher nicht? Gar nicht. Und er hat sie durch Zufall bei McDonald's kennengelernt? Ja, richtig. War sie dort auch Kundin oder arbeitete sie dort? Nein, sie hat da gegessen. Ach so, er hat sie angesprochen. Ja, richtig. Mhm. So, jetzt hast ein Kumpel hat dir das erzählt. Pass auf, da sitzt ja deine Freundin mit deinem Bruder. Nein, bei mir zu Hause. Das war ja das Schlimmste. War ja so, wir haben ja einen neuen Tag, war gestern, ne? Mhm. So, und ich war ja mit dem Hund spazieren und kam wieder und sagte, hör mal, deine Freundin sitzt hier. Ja, ich habe mir nichts bei gedacht. Ja, kam rein, da saß mein Bruder vor allem mit ihr in Hand da. Ach so, dein Bruder saß in deiner Wohnung mit deiner Freundin. Obwohl dein Bruder wusste ja gar nicht, dass das deine Freundin ist. Ja, richtig. Deine Freundin wiederum aber kannte deine Wohnung. Natürlich, das ist ja das Problem. So, und jetzt kommst du da rein und dann sitzt deine Freundin mit deinem Bruder Hand in Hand in deiner Küche. Ja, richtig. Ja, da bist du doch umgeschlagen erstmal, oder? Ja, ich war erstmal platt, ich wusste gar nicht, was sagen. Mir standen die Tränen in den Augen, ja, bin ich auch mal auf Toilette gegangen, so. Ja, Gesicht gewaschen, ja. Ja. Weil er für mich ein bisschen schlimm war, ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber interessant ist ja jetzt, wie haben die beiden reagiert? Ja, also mein Bruder weiß nicht, dass die meine Freundin. Eben, also der hat keine Schuld. Ja, mein Bruder hat keine Schuld, eben. Aber die ist das Schuld. Genau, was hat sie denn dann in dieser brisanten Situation gesagt? Ja, die war erst verlegen, ja. Jetzt hat mein Bekannter aber denen schon Kaffee aufgeschüttet. So auch, also Kaffee eingeschüttet da. Ja, und ich habe gesagt, sie möchte bitte meine Wohnung verlassen, weil mein Bruder erstmal baff und so und sagt zu mir, ja, was ist denn los? Ich sag, gar nichts. Sagt zu mir, habe ich Ärger mit dir oder was? Sag ich, nein, geh dir bitte und verlass mal meine Wohnung. Ja, weil ich war so platt, ich konnte nichts mehr sagen. Ne? Ist sie denn dann gegangen? Natürlich. Sie ist gegangen. Und dann hast du deinem Bruder richtig erklärt, was los ist? Na, gar nichts. Er weiß noch gar nichts darüber. Wann war das? Gestern? Also ja, gestern. Ja, wir haben ja neuen Tag, wir haben ja schon Samstag. Ja, ja. Ja, Moment, aber dann ist diese Freundin, deine Freundin rausgegangen und du warst mit deinem Bruder und dem Bekannten allein in der Wohnung. Nein, mein Bruder ist auch gegangen. Ach, ist gegangen. Also mein Bekannter ist ein guter Schulfreund von mir. Ja, und... Also jetzt hängt ja quasi der familiäre Haussegen schief, weil dein Bruder gar nicht weiß, was das soll. Ja, richtig. Und deine Freundin hat sich seitdem nicht mehr gemeldet bei dir. Doch, die hat mich ein paar Mal angerufen, aber ich habe die Hörer draufgelegt. Ne? Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ne? Ja, aber du hättest ihr doch mal eine Chance geben können, wie sie das darstellt und wie sie das erklärt. Nein, ich verstehe es nicht. Ich bin ja mit ihr 3 Monate zusammen gewesen. Ne? Ich verstehe es auch nicht, Werner, aber du hättest sie ja auf jeden Fall mal aussprechen lassen können. Ach, mit ihr kann man nicht reden. Ich meine, ich bin auch ein bisschen dann sickig darüber. Ja, weil das passiert ist, weil ich meine Wohnung kannte. Ne? Ja, natürlich. Ja. Also, letztendlich gibt es ja gar keine Entschuldigung für. Ja. Dennoch wäre ich neugierig, was sie sagt. Sie muss ja irgendwas ausdenken oder irgendwas erklären. Ja, natürlich. Aber ich meine, die hat mich ja regulär hintergangen. Absolut, absolut. Ja. Und das ist eine große Enttäuschung für mich, absolut. Weil mein Bruder... Er hat schon mal eine Freundin von mir damals auch kennengelernt. Aber sie kannten sich, ne? Aber Werner, ruf doch mal so schnell wie möglich deinen Bruder an und erklär ihm das. Sonst denkt der ja, dass du irgendwie eine Klatsche hast und da den großen Terror machst und er weiß gar nicht, was dahinter steckt. Natürlich, aber ich meine, im Moment bin ich sprachlos, ne? Na gut, aber er kann ja nur wirklich nichts dafür. Aber... Schon meine Freundin, die Alex, hätte sagen können, hör mal, sie hat die Schuld. Ja, weil die schon meine Wohnung kennt und die Straße. Ne? Ja, die soll auch nicht woanders mit deinem Bruder hingehen, die soll die Finger von dem Bruder lassen, so ist es richtig, ne? Ja, richtig. Ja. Ja, aber... Also, du musst mit dem Bruder reden, um erstmal klar Schiff zu machen. Und dann vielleicht doch nochmal ein Gespräch mit deiner Freundin, mit der Alex, was es soll. Und dann entsprechend, wenn es keine vernünftige Erklärung gibt, und ich glaube, es gibt keine vernünftige Erklärung, dann die Konsequenzen ziehen und dann war es das halt. 3 Monate ist ja auch noch nicht so lange. Nee, aber ich meine, wir hatten auch so, wie heißt es, Heiratspläne gehabt. Naja, also nach 3 Monaten soll man auch keine Heiratspläne haben. Nee, sie hatte ja, so gesagt, aber da ich schon seit 1994, also 94 geschieden bin, ja, ich habe selbst 3 Kinder und habe ich gedacht, okay, die ist... in Ordnung und alles. Ja, aber da muss man vorsichtiger sein. Nach 3 Monaten kann man das noch nicht so entscheiden. Ja. Du versprichst mir, dass du morgen deinen Bruder anrufst, also so bald wie möglich, sagen wir es so. Ja. Und ein paar Worte red mal mit deiner Alex und dann sieh zu, welche Konsequenz du ziehst. Okay? Ja, klar. Wir müssen ja Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende, lieber Werner. Jörg, darf ich noch was sagen? Bitte. Zu der Katrin da und eben da. Ja. Ne? Ich meine, sie möchte doch seinen Vater anzeigen, weil ich meine, ich verstehe sowas nicht, wie ein Vater sowas machen kann. Ne? Ich muss leider sofort jetzt unterbrechen. Ist sehr nett, dass du das sagst und ich bin ja auch dieser Auffassung. Lieber Werner, alles Gute und tschüss. Okay, tschüss. Jörg, tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Leo Scholten, Nikolaus Schelzig, Dirk Winhüsen, Marc Sommer und Elke Büchter. Nächste Woche Montag sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio, hier bei uns live zu hören. Und unser Thema, ein Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, das mache ich nur heimlich. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende. Freue mich auf Montag, beziehungsweise wir sehen uns dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bis dann, ciao.